Die Ausländer und Auslandskoreaner lobpreisen die Verdienste von Genossen Kim Il-sung um den Sieg im Krieg. Der Vorsitzende des Quaitischen Komitees für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas, der Vorsitzende des Indischen Zuse-Philosophie-Studienkomitees und der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Benins hoben hervor, dass Präsident Kim Il-sung im Vaterländischen Befreiungskrieg mit politisch-ideologischer, strategischer und taktischer Überlegenheit die starken imperialistischen Feinde besiegt habe. So werde er als ein unbesiegbarer eiserner Heerführer und herausragender Militärstratege von allen Menschen hoch verehrt. Er habe den US-Imperialismus zerschlagen und die Souveränität und Würde der Nation verteidigt. Seine Verdienste um den Sieg im Krieg würden für immer unvergessen bleiben. Die Russlandskoreanerin Jung Il-sim und der stellvertretende Direktor des Geschichtsinstituts der Japan-Koreaner Oh Kyu-sang lobpriesen die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung um den Sieg im Krieg, der mit dem großen Sieg im Krieg das Schicksal des Vaterlandes und der Nation wieder gerettet hatte.